9. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lissy Schneider. Es war in der heiligen Christnacht. Von Karl Wilhelmi. Zerrissen das Herz von unbändiger Glut, verzweifelnd am Dasein, gebrochener Mut. So stand ich und schaute mit düsterem Sinn zum sterneblitzenden Himmel hin. Es war in der heiligen Christnacht. Nicht Friede, nicht Ruhe, nicht Freude, nicht Lust erfüllte die drängende, hadernde Brust. Es kämpfte im Herzen unseliger Wahn. Die Sterne, sie zogen die ewige Bahn. Es war in der heiligen Christnacht. Da öffnet der Himmel sich, leise und mild. Ich schaue verzücket der Mutter Bild. In himmlischem Glanze und Engelsgesang durchzittert die Lüfte, so klagend und bang. Es war in der heiligen Christnacht. Die Mutter, sie schaute so traurig mich an, als hätte ich unendlich ihr Wehe getan. Und Tränen, die ersten im bösen Jahr, entströmen dem Auge mir wunderbar. Es war in der heiligen Christnacht. Und Friede und Ruhe durchzog mir die Brust und himmlische, selige Weihnachtslust. Die Mutter lächelte, lieblich und mild. Verschwunden war das beglückende Bild. Es war in der heiligen Christnacht. Und Friede tönte der Glockenschall, und Ruhe und Friede allüberall. Ich schaute sehnend zum Himmel an, die Sterne, sie zogen die ewige Bahn. Es war in der heiligen Christnacht. Ende von Es war in der heiligen Christnacht. Aufgenommen von Lissy Schneider.